Ein langer Streit ist zu Ende und eine Nacht ist eine Sekunde länger. Hören Sie zu diesen Themen zwei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Wo konnte man in Deutschland lange Zeit populäre Musikvideos nicht sehen? Musikvideos für alle. 7 Jahre hat der Streit gedauert. Denn das Videoportal YouTube und die deutsche Rechteverwertungsgesellschaft GEMA hatten sehr unterschiedliche Ideen über die Vergütung von Musikvideos im Internet. Deshalb waren auch sehr populäre Musikclips lange Zeit in Deutschland auf YouTube nicht zu sehen, zum Beispiel von ABBA, U2, Pink Floyd oder Bon Jovi. Jetzt gibt es aber einen neuen Vertrag über die Lizenzen. YouTube wird etwas an die GEMA zahlen. Wie viel, ist nicht bekannt. Viele deutsche Musikfans können es kaum glauben, dass der Streit ein Ende hat. Keine Ahnung, wer das zwischen YouTube und GEMA geklärt hat. Aber könnte diese Person sich jetzt bitte um den Nahostkonflikt kümmern? Hat ein Nutzer mit dem Pseudonym Quink auf Twitter geschrieben. Wo konnte man in Deutschland lange Zeit populäre Musikvideos nicht sehen? Im Videoportal YouTube. Text 2. Welche Nacht ist eine Sekunde länger? 61 Sekunden. Die Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar 2017 ist genau eine Sekunde länger als vor einem Jahr. Denn nach 0 Uhr 59 Minuten 59 Sekunden kommt dieses Jahr nicht 1 Uhr 0 Minuten und 0 Sekunden, sondern 0 Uhr 59 Minuten und 60 Sekunden. Die Extrasekunde ist nötig, weil die Rotation der Erde im Vergleich zur Definition der Zeit ein bisschen langsamer ist. Komplex wird es deshalb für die IT. Viele Programme bekommen wegen der Zeitumstellung nämlich Probleme. Anders ist es bei Uhren. Sie kommen mit der Extrasekunde gut klar. Funkuhren stellen sich automatisch um, moderne Handys auch. Bei allen anderen Uhren muss man das mit der Hand machen, aber wenn man das vergisst, ist es auch nicht schlimm. Welche Nacht ist eine Sekunde länger? Die Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar 2017 ist genau eine Sekunde länger als vor einem Jahr.